Meine Damen und Herren, es ist ein Akt der Entsagung des Arbeiterradiobundes, dass er nicht die Pioniere der Radiotechnik gebeten hat, die Festansprache heute hier zu übernehmen, sondern dazu eigens den Zensurminister des Rundfunks aufforderte. Das Wort Zensur hat im neuen Deutschland einen schlechten Klang. Und der Zensurmann ist gerade keine populäre Persönlichkeit. Ich benutze deswegen die Gelegenheit, um auch für ihn, für den Zensurmann, eine Lanze einzulegen. Hätten wir in Deutschland schon das Ideal verwirklicht, dem einer der größten Deutschen, Lessing, nachgelebt hat, wäre Toleranz unsere größte Stärke im deutschen Volke, dann brauchte es keine Zensur geben. Wir müssen allmählich aber erst die deutschen Rundfunkteilnehmer zur Toleranz, zur Duldsamkeit anderen Anschauungen gegenüber erziehen. Und solange diese Erziehungsarbeit nicht abgeschlossen ist, ist die Einrichtung der Überwachungsausschüsse im Rundfunk unentbehrlich.